Ich bleib heute wieder allein zurück. Und warum? Weil ich die rotkupferte Salome bin. Rot ist doch gewiss eine schöne Farbe. Die schönsten Blumen sind die Rosen. Und die Rosen sind rot. Das Schönste in der Natur ist der Morgen. Und der kündigt sich an durch das prächtigste Rot. Die Wolken sind doch gewiss keine schöne Erfindung. Und sogar die Wolken sind schön. Wenn sie in der Abendsonne brennrot dastehen am Himmel. Drum sag ich, wer gegen die rote Farbe was hat, der weiß nicht was Schönes. Aber was nutzt mir das alles? Ich hab doch keinen, der mir auf den Kirchtag führt. Ich könnte allein hingehen. Da spoten wieder die Malen über mich, lachen und schnodern. Ich geh zu meinen Gäns. Die schnodern da nicht aus Bosheit, wenn sie mich sehen. Und wenn ich ihnen das Futter bring, schauen sie mir auf die Hände und nicht auf den Kopf. Das bessere Weg von der Stadt, 5 Viertelstunde herausfahren. Schauen wir uns, wie sie so eine Stellwagen. Warum denn, Frau Gärtnerin? Er heißt ja deswegen Stellwagen, weil er von der Still nicht weiterkommt. Schade, dass du mit deiner Langsamkeit kein Stellwagenhuren bist, Blutzerkern. Dazu fehlt mir die Pfiffigkeit. Was? Ein Stellwagen ist das pfiffigste Wesen auf der Welt, weil er ohne Unterschied des Standes jeden Menschen aufsitzen lässt. Jesus, ich glaube, du hast heute wieder deinen witzigen Tag. Da bist du noch unerträglicher als gewöhnlich. Schimpfen's zu. Lassen Sie ein Geil aus an mir. Lang wird's so nimmer mehr dauern. Willst du etwa aus dem Dienst der gnädigen Frau gehen? Na, das wär gescheit. Oh nein. Aber Sie werden gewiss bald heiraten. Dann ist Ihrer Sekatur ein neues Feld eröffnet. Und ich bin nicht mehr der Spielball ihrer Zwidrigkeit. Dummer Mensch, ich werde mich nie mehr verheiraten. Ich bleib meinem Verstorbenen getreu. Vielleicht sieht er es jetzt ein, nach seinem Tod. Bei Lebzeiten hat er es eh nie recht glauben wollen. Wenn ich die gnädige Frau wäre, ich hätte ihn schon lang gejagt. Und wenn ich die gnädige Frau wäre, blieb auch nicht alles im Haus. Wer weiß, ob er nicht bald springt. Ich hab die Erlaubnis, einen flinken, rüstigen Burschen aufzunehmen. Das ist recht. Dann ist doch die Plage nicht mehr so groß. Ich gier's den Winterradi, mehr Einfluss verlang ich mir nicht. Also geh ja jetzt zum Vater Bolz, der will mir einen Gartenknecht rekommandieren. Gut. Vielleicht wird aus dem Knecht bald ihr künftiger Herr. Ja, warum nicht gar? Von mir bekommt jeder einen Korb. Leider. Das Gespüre. Jetzt müssen Sie ihn aber wieder nehmen, wenn ich zum Herrn Gevatter soll. Da, bitte. Sag, gib mal her den Korb und mach ein geschwind langweiliger Mensch. Ich geh schon voraus ins Schloss. Der Garten ist doch nicht so verwahrlost. Und wie es treibt um den flinken, rüstigen Gartenknecht. Ich weiß nicht.